Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou. Jean-Maurice du Tilleul, dessen Geschichte ich Ihnen nun erzählen werde, war keineswegs ein ungewöhnlicher Mensch. Ich kann Ihnen das gar nicht nachdrücklich genug versichern. Herr du Tilleul war Beamter dritter Klasse im Finanzministerium, und zwar zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, bereits seit 31 Jahren. Diese Tatsache, das werden Sie mir zugeben, spricht nicht für Ungewöhnlichkeit. Im Dienst verkörperte Herr du Tilleul die Norm, und auch in seinem Privatleben hätten Sie keine Extravaganzen an ihm entdecken können. Es wäre Ihnen höchstens aufgefallen, dass er sich etwas umständlich ausdrückte, so als hätte er immer einen Schriftsatz zu verfassen, und dass er in dem ängstlichen Bestreben, sich korrekt zu kleiden, nur schwarz und weiß trug. Jean-Maurice du Tilleul war keineswegs ein ungewöhnlicher Mensch, und er wäre bei diesem Leben der kleinen Pflichten und der kleinen Vergnügungen recht glücklich geblieben, hätte er nicht plötzlich etwas äußerst Ungewöhnliches an sich entdeckt. Etwas, das er glaubte, mit dem Worte Krankheit bezeichnen zu müssen. Beunruhigt beschloss er, einen angesehenen Arzt aufzusuchen. Herrn Dr. Jacquard am Boulevard Saint-Germain. Und welchem Anlass, Herr du Tilleul, verdanke ich das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft? Ja, Herr Dr. Jacquard, es handelt sich in meinem Fall also offen gestanden nur um eine Kleinigkeit. Es ist mir fast peinlich, Ihnen deswegen die Zeit zu rauben, aber diese Sache ist doch recht lästig für mich. Ach, ich verstehe, es handelt sich um den Stoffwechsel. Ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Ich meine, es handelt sich darum, dass ich zu viel kann. Ach so. Eine Überfunktion. Ja, ja, reden Sie ganz offen von Mensch zu Mensch, oder sagen wir von Mann zu Mann. Herr Doktor, aufrichtig gestanden, es ist für mich sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Ich habe nämlich seit einiger Zeit festgestellt... Was haben Sie festgestellt? Ich kann durch die Wand gehen. Durch die Wand können Sie gehen? Sagen Sie mal, ich habe Sie doch richtig verstanden. Sie können durch eine Wand gehen, wie ein anderer durch eine offene Tür. Leider Gottes ja, Herr Doktor. So. Und auf welche Weise haben Sie das entdeckt? Also, das war vorgestern Abend, so gegen 9 Uhr. Ich wollte meine Zigarettenspitze aus dem Überzieher holen, im Flur, verstehen Sie? Und plötzlich geht das Licht aus. Ich tappe also im Dunkeln an der Wand herum nach dem Lichtschalter. Und jetzt, Herr Doktor, ja... wenn ich Ihnen das nur beschreiben könnte. Auf einmal ist keine Wand mehr da. Ich gehe wie ins Leere. Mir wird schwindelig und plötzlich meine ich eine Musik, also ganz gewiss aber ein Summen und Brausen zu hören, in mir oder um mich herum. Ein Brausen hören Sie? Ja, ich sehe mich leider ganz und gar nicht in der Lage, Ihnen das klar zu beschreiben. Ich glaube, es war eine Art Traumzustand. Als ich nämlich durch war... Wodurch? Durch die Wand. Ach so. War alles wie weggewischt. Bis auf eine komische Schwäche in meinem Kopf. Ja, aber wie haben Sie denn festgestellt, dass Sie durch waren? Das Licht ging auf einmal wieder an, Herr Doktor. Und da sah ich, dass ich draußen im Treppenhaus stand. Außerhalb meiner Wohnung. So. Ich war natürlich sehr erschrocken. Ich hatte ja auch den Wohnungsschlüssel nicht bei mir. Aber schließlich dachte ich mir, wie du herausgekommen bist, wirst du wohl auch wieder hereinkommen. Und wahrhaftig, Herr Doktor, ich kam wieder herein. Durch die Wand, Herr Doktor. Sagen Sie, Herr du Tilleul, hat sich das denn wiederholt? Sind Sie vielleicht noch ein drittes, ein viertes Mal durch die Wand gegangen? Gewiss, Herr Doktor. Ich hatte ja Angst. Aber es ließ mir auch keine Ruhe. Schließlich muss man ja wissen, wo man dran ist. Tja, das muss man schließlich wissen. Ich habe es noch mehrmals mit Erfolg versucht. Zweimal vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, zweimal vom Wohnzimmer in die Küche und einmal von der Toilette in die Speisekammer. Aber jetzt habe ich genug. Bitte, Herr Doktor, befreien Sie mich von diesem Leiden. Aber liebe Herr du Tilleul, warum wollen Sie sich eigentlich einer so seltenen Gnade der Natur entziehen? Bedenken Sie doch, dieser Triumph über die Materie, einfach die Wände zu durchqueren, wie eine Radiowelle etwa, wie ein Fisch das Wasser. Also ich muss sagen, ich beneide Sie. Verzeihen Sie, Herr Doktor. Zu einer solchen Auffassung kann ich mich nicht entschließen. Als Beamter bin ich ein Mensch, der auf Ordnung hält. Sowohl in den Akten wie im Leben. Wo kämen wir denn hin, wenn jedermann plötzlich durch die Wand spazieren wollte? Nein, nein. So etwas passt zu einem Zauberkünstler, aber nicht zu einem Staatsbeamten. Ganz abgesehen davon, was würden meine Kollegen von mir denken? Und meine Vorgesetzten? Ja, wie Sie meinen, Herr Dütiger. Sie wollen also meine Behandlung übernehmen? Wenn Sie darauf bestehen, bitte. Für einen Erfolg garantieren kann ich allerdings nicht. Es gibt zwar in der Geschichte der Medizin einige Hinweise auf ähnliche entmaterialisierende Fähigkeiten, aber wissenschaftlich erwiesen ist meiner Erinnerung nach nur ein einziger Fall. Es handelte sich da um eine sogenannte Hypernoia diffundans. Warten Sie mal, das war in einem Sonderdruck veröffentlichten Augenblick. Wo steckt denn das Heft? Ach da, da ist es, ja. Bericht über Hypernoia diffundans, aha. Antoinette M., 23 Jahre, Virgopyknisch, Anlage zur Fettleibigkeit. Na, dass Sie fettleibig sind, kann man wirklich nicht behaupten. Was wiegen Sie denn, Herr Dütiger? 58, ein Viertel Kilo, nüchtern, im Sommeranzug. So, also weiter. Die Patientin gab an, bei Fieber durch Holz und holzartige Substanzen greifen zu können, in dem Zustand auch in Böden einzusenken, Täfelungen zu beschädigen und so weiter. Ja, Herr Dütiger. Herr Doktor. Sie müssen mir Ihre abnormale Fähigkeit doch wohl einmal hier demonstrieren. Ich meine, Sie müssen mir das mal vormachen, wie Sie durch die Wand gehen. Ach, Herr Doktor, lässt sich das nicht vermeiden. Ist mir so peinlich. Ja, wenn ich Ihnen helfen soll, muss ich darauf bestehen. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Welche Wand stellen Sie mir zur Verfügung? Oh, bitte bedienen Sie sich. Am besten nehmen Sie gleich die Wand hier rechts von mir. Da kommen Sie ins Röntgenzimmer hinüber und ich kann anschließend eine Aufnahme machen. Ja, also, wenn es sein muss. Auf Wiedersehen. Nebenan. Halt, nicht an dieser Stelle. Da würden Sie drüben gegen den Apparat stoßen. Etwas weiter links, wenn ich bitten darf. Übrigens, Sie sprachen vorher von Musik und so weiter, die Sie bei Ihrem ersten Durchgang hörten. War das auch bei den folgenden Malen so? In dem Moment, wo ich meine Hände an die Wand lege, sehen Sie. So. Mhm. Herr Doktor? Da ertönt eine Musik. Hören Sie es? Ich höre nichts. Ja. Nein, ich höre nichts. Nehmen Sie die Hände noch mal weg. Bitte? Jetzt legen Sie die Hände wieder auf. Bitte, wie Sie wollen. Es ist doch ganz deutlich. Schade, Herr Doktor. Es ist eine so hübsche Musik. Oh, mir wird schwindelig. Ganz schwindelig. Herr Dütiger! Herr Dütiger! Tatsächlich. Da sind Sie. Ich hab's Ihnen doch gesagt. In meinem Röntgenzimmer. Unglaublich. Also wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Lassen Sie mich mal Ihren Puls kontrollieren. Ich habe wieder diese Schwäche im Kopf, Herr Doktor. Rund 130 in der Minute. Das wird bestimmen. Ja, diagnostisch sind wir auf dem richtigen Weg. Stellen Sie sich doch einmal rasch hinter den Röntgenschirm, ja? Stehe ich so richtig? Ja, danke. Ich verdunkle. Bitte halten Sie sich ganz ruhig. Aha. Da haben wir es ja schon. Eine schraubenförmige Verhärtung im Schilddrüsenannex. Ich danke Ihnen. Muss ich operiert werden, Herr Doktor? Aber nein. Da geben wir ein Pülferchen. Oder wollen Sie es in Tablettenform? Wenn ich einen Wunsch äußern darf, bitte Tabletten. Gut, schreiben wir also Tabletten. Schafgarbenextrakt, tetravalent in Reismehl. Weinbergschneckenhormon, 1 zu 185. Zweimal jährlich eine Tablette. Für Herrn Dütiger. So. Und jetzt noch eines, Herr Dütiger. In einem kräftigen, ausgeruhten Organismus wirkt das Medikament nur sehr schwach. Sie müssen sich in den nächsten Monaten, wenn sich der Erfolg einstellen soll, möglichst bis zur Erschöpfung strapazieren. So? Ja, ich kann Ihnen das leider nicht ersparen. Darf ich fragen, was Sie mir da besonders empfehlen? Ja, in erster Linie natürlich Überanstrengung im Dienst. Das ist bei uns im Ministerium unmöglich. Also dann nach dem Dienst, Herr Dutilleux. Steile Spaziergänge, Aufregungen, Alkohol, Zigaretten. Ach, ich bin nicht Raucher. Am wirksamsten wäre natürlich, wie in der Therapie ausdrücklich vermerkt ist, eine zehrende Liebe. Wie meinen Sie das? Aber, Herr Dutilleux, ich bitte Sie. Meine Leidenschaft gilt zwar mehr den Briefmarken, Herr Doktor, aber ich werde mir diesbezüglich die größte Mühe geben. Auf welche Weise Sie unsolide sind, Herr Dutilleux, ist mir gleich. Das überlasse ich Ihnen. Aber unsolide müssen Sie sein. Nach dem Besuch beim Arzt fühlte sich Herr Dutilleux, Sie werden das mitempfinden, bereits wesentlich wohler. Und als er dann am nächsten Abend die eine der beiden Tabletten genommen hatte, verschwanden wie durch Zauberei tatsächlich auch die letzten Reste seines Unbehagens. Er fühlte sich nun wieder als ordentliches, vollwertiges Mitglied der menschlichen Gesellschaft und leerte eine Flasche guten Bordeaux auf das Wohl der Wissenschaft im Allgemeinen und Dr. Jacquards im Speziellen. Allerdings ging Herr Dutilleux in seinem Glück etwas weit. Die Tablette im Körper, die Genesung in Aussicht, die Bequemlichkeit im Sinn, bemühte er sich durchaus nicht mehr darum, die Wirkung des Medikamentes wie verordnet durch irgendwelche regelmäßige Anstrengungen zu ergänzen. Für ihn war der Fall sozusagen grundsätzlich erledigt. Ja, er vergaß mit der Zeit ganz einfach seine Anormalität. Aber das Schicksal kümmerte sich nicht im geringsten darum. Es wartete zwar einige Zeit scheinheilig, dann aber ersetzte es plötzlich Dutilleux' langjährigen direkten Vorgesetzten, einen liebenswürdigen Mann alter Schule, durch Herrn Lecuyer. Direktor Lecuyer hatte einen amerikanischen Haarschnitt und eine unüberwindliche Abneigung gegen alles Altmodische. Also auch gegen Herrn Dutilleux. Zwicker, Bärtchen und Stöckchen, das alles ging ihm auf die Nerven. Der verschnörkelte Stil der Schriftsätze reizte ihn bis aufs Blut. Kurzum, ein Krieg wurde eröffnet, der auf der einen Seite, auf der Seite von Direktor Lecuyer, mit Schikanen, auf der anderen Seite, auf der Seite von Herrn Dutilleux, mit Sabotage, auf beiden Seiten aber mit Hartnäckigkeit und Erbitterung so lange kalt geführt wurde, bis es eines Nachmittags zu einer offenen und zweifellos heißen Auseinandersetzung kam. Hören Sie zu. Herr Dutilleux! Was soll denn das wieder sein? Eine Mahnung etwa? Oder ein Brief? Ein Wisch ist das und nichts anderes. Sie werden dieses unglaubliche Zeug sofort noch einmal schreiben. Herr Direktor, wenn ich mir erlauben darf zu bemerken, dieses Schreiben entspricht genau der Briefverkehrsordnung 87a vom 7. November 1898. Die Art und Weise, Korrespondenz zu führen, bestimme ich. Merken Sie sich das. Geben Sie den Wisch noch mal her. Indem ich mich auf Ihr Geehrtes vom 17. dieses beziehe und Sie zu Ihrer Erleichterung an unseren vorangegangenen Briefwechsel erinnere, beehre ich mich. Wir leben nicht mehr anno dazumal, Herr Dutilleux. Herr Lecuyer. Für Sie bin ich Herr Direktor. Auch wenn Sie hier in der Kanzlei schon 20 Jahre herumfaulenzen. Herr Direktor, darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Halten Sie Ihren Mund, wenn ich Sie auf etwas aufmerksam mache. Ich habe Ihnen schon x-mal gesagt, wie ich die einleitende Formel wünsche. In Beantwortung Ihres Schreibens vom so und so vielten teile ich Ihnen mit Schluss. Meines Wissens ist die Briefverkehrsordnung 87a vom 7. November 1898 durch keine Verfügung aufgehoben, Herr Direktor. So, nicht aufgehoben. Ach, aber Sie, werter Herr, Sie werden bald aufgehoben sein. Und zwar auf der Straße, wenn ich Sie wegen Dienstverweigerung entlasse. Auf der Stelle schreiben Sie dieses Geschmier da neu. Das ist doch unerhört. eine Nase ein paar Wochen hier herein und beleidigt erfahrene Beamte. Das geht zu weit. Diese Herren, die einfach mit dem Kopf durch die Wand wollen. Durch die Wand? Durch die Wand. Ja, so. Dem werde ich's geben. Durch die Wand. Jawohl. Durch die Wand. Ganz vorsichtig, nur mit dem Kopf. Nur meinen Kopf darf er sehen. Der wird Augen machen. Dieser Idiot. Moment. Wo steht doch sein Schreibtisch? Ein bisschen links von diesem Bild, zweifellos. Am besten, ich steige auf den Stuhl. So, jetzt kann's losgehen. Ich lege die Hände an die Wand. Und wie das klingt. Er wird was erleben. Herr Lecuyer. Da schauen Sie was. Das haben Sie wohl nicht erwartet. Sehr gut, Sie haben Angst. Ja. Vor einem Untergebenen, der herumfaulenzt, der keine Briefe schreiben kann, was? Wissen Sie, was Sie sind? Ein Idiot, jawohl, ein Idiot, ein unverschämter Ignorant. Ich werde Sie schon Moris lehren, verlassen Sie sich darauf. Weg! Sofort, Herr Direktor, wie Sie befehlen. Aber die Briefverkehrsordnung 87a vom 7. November 1898 gilt nach wie vor. Auch Sie haben nicht das Recht, sie außer Kraft zu setzen, Sie aufdringlicher Schwätzer, Sie. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Auf baldiges Wiedersehen. Um Himmels Willen, ich bin verrückt. Das gibt's doch nicht. Wer kann denn durch die Wand? Nein, das ist ja Wahnsinn. Herr Lecuyer hielt sich in der Tat für wahnsinnig. Jedenfalls für überarbeitet in einem Grade, dem seine Nerven nicht mehr gewachsen waren. Er starrte mit allen Anzeichen des Entsetzens auf die Wand, auf die Stelle, wo eben noch wie ein Hirschgeweih Dutilleux Kopf gehangen hatte. Dann schloss er kurz die Augen. Dann fixierte er wieder die Stelle. Aber er konnte nichts Auffälliges entdecken. Auch nicht, was er für möglich hielt, irgendwelche Fugen eines Geheimfensters. Nichts, gar nichts als die glatte Wand. Schließlich zwang er sich, zu Herrn Dutilleux hinüberzugehen. Herr Dutilleux! Herr Direktor! Sind Sie fertig mit dem Brief? Aber Herr Direktor, Sie sind doch eben erst aus dem Zimmer gegangen. Darf ich fragen, ist Ihnen schlecht? Sie sehen so angegriffen aus. Kann man Ihnen irgendwie behilflich sein? Danke. Schon vorbei. Eine kleine Indisposition. Aha! Da hinter Ihnen. Der schöne alte Stich von Versailles. Hängt der schon immer an der Wand? Natürlich, Herr Direktor. Der ist mir noch nie aufgefallen. Geben Sie mir das Bild doch mal herunter. Aber gerne, Herr Direktor, gerne. Hier, bitte sehr. Wirklich ein hübsches Bild. Sagen Sie, dieser Fleck da an der Wand hinter dem Bild, sieht das nicht fast so aus, wie wenn da mal ein Fenster gewesen wäre? Die Wände sind stark nachgedunkelt. Das Ministerium wurde ja schon im Jahre 1880 errichtet. Da zeichnen sich die Bilder ab, wenn man sie wegnimmt. Genau wie die Beamten, mit Verlaub. So, Na, mir ist es lieber, meine Beamten zeichnen sich aus als ab. Beeilen Sie sich mit dem Brief. Ich will ihn heute noch unterzeichnen. Jawohl, Herr Direktor. Geschlagen, aber aufrecht, verließ Direktor Lecuyer das Zimmer, ging in seinen Arbeitsraum hinüber, setzte sich an den Schreibtisch und versuchte durch Erledigung von Unterschriften sein Gleichgewicht wiederherzustellen. Herr Dutilleux aber rieb sich eine Weile höchst befriedigt die Hände und legte sie dann zur Einleitung eines neuen Angriffs an die gleiche Stelle der Wand wie vorher. Herr Lecuyer, Herr Lecuyer, der Brief ist noch nicht fertig. Stecken Sie den Kopf doch nicht in die Arme. Bohren Sie die Daumen doch nicht in die Ohren. Das hilft nichts. Sie hören mich trotzdem. Hinter dem Bild ist vielleicht ein Fenster, ein Geheimfenster. Oh nein, ich brauche kein Fenster. Ich komme auch so zu Ihnen. Jede Stunde, jeden Tag, Tag und Nacht. Sie werden schon noch aufhören, erfahrene Beamte zu beleidigen. Sie Streber, Sie. Sie ärmliches Schwein, Sie. Das große Grauen wird über Sie kommen. Garou, Garou, raus mit den Schleiereulen, raus mit dem ekelhaften Raubzeug. Garou, Garou, Garou. Aus ist es, aus! In seinem großen Stuhl krümmt sich Herr Lecuyer wie ein Wurm. Das eine Bein hat er hochgezogen, die Hände am Hinterkopf verschränkt, die Unterarme dicht an die Ohrmuscheln gepresst. In dieser einem Direktor wirklich nicht angemessenen Haltung verharrt er so lange, bis Dutilleux schrecklicher und geheimnisvoller Schlachtruf. Garou! Garou! Na, Sie hören ja, verklungen war. Dann beugte er sich unter Aufbietung seiner letzten Energie vor und drückte mit der flachen Hand alle 7 Ruftasten zu seiner Abteilung auf einmal hinunter. Können Sie sich vorstellen, welche Aufregung entstand? Nicht nur die 7 Subdirektoren, auch die Chefsekretärinnen, die Sachbearbeiter, die Stenotypistinnen und die Boten wurden wie von einem gewaltigen Windstoß in Bewegung gesetzt. Herr Direktor, was fehlt Ihnen denn? Sofort den Ortsanruf, sofort mein Gott, ihr ist ganz bleich. Danke. Ich danke sehr. Ein Schwächeanfall. Bitte bringen Sie mich zu meinem Wagen. Sie brachten ihn zu einem Wagen. Aber nicht zu seinem Dienstwagen, sondern zu einem Krankenwagen, der ihn in die nächste Klinik fuhr. Nach einigen Tagen der Beobachtung verordneten die Ärzte Herrn Lecuyer, na, erraten Sie es? Ja, einen gründlichen Urlaub. Dieser Urlaub half natürlich ganz und gar nichts, denn kaum saß Herr Lecuyer wieder an seinem Schreibtisch im Finanzministerium, als auch schon Dutilleux' Kopf vor ihm auftauchte und grauenhafte Verwünschungen ausstieß, was, genau wie beim ersten Mal, die Alarmierung der Abteilung, den Krankenwagen, die Klinik und den Urlaub zur Folge hatte. Das wiederholte sich noch 2 und dann blieb Herr Direktor Lecuyer endgültig im Urlaub, das heißt in einer reizend gelegenen Heilanstalt. Und Herr Dutilleux kehrte tief befriedigt zur Briefverkehrsordnung 87a zurück. Nun war er zwar mit dem Kopf durch die Wand gegangen, aber doch mit einem solchen Erfolg, dass sich die Einstellung zu seinem Leiden grundsätzlich änderte. Darin liegt eine gewisse Tragikomik Um die Ordnung, die er so liebte, wiederherzustellen, hatte er sich ausgerechnet jener Fähigkeit bedient, die er ursprünglich als ordnungswidrig hasste und loswerden wollte. Aber es wurde sein Schicksal, durch Wände zu gehen. Und dieses Schicksal erfüllte sich mit Ruhe und Unerbittlichkeit. Den Wänden in der Wohnung war die Wand beim Arzt gefolgt, der Wand beim Arzt die Wand im Amt, der Wand im Amt folgte nun die Wand in der Kreditbank. Die Wand in der Kreditbank. Haben Sie das gelesen? Was denn? Von dem merkwürdigen Einbruch in der Kreditbank. Gott sei Dank, mal endlich was anderes in der Zeitung als unsere ewigen Regierungskrisen. Wissen Sie, dass ein Mann in eine Bank einbricht, nur um eine einzige Briefmarke zu stehlen? Köstlich! Im selben Safe lagen über 5 Millionen Francs. 5 Millionen Francs? 5 Millionen Francs. Und die Briefmarke soll nicht einmal besonders wertvoll sein, oder? Ach wo, eine blaue Dreier aus der Martinique-Serie. Eine blaue Dreier aus der Martinique-Serie. Naja, es wird wohl jemand von den Angestellten gewesen sein. Wieso? Nur alle Schlösser unbeschädigt, alles Geld, aller Schmuck unberührt, nur der blaue Dreier weg. Der blaue Dreier weg. Der blaue Dreier weg. Ich bitte Sie, den werden Sie bald haben. Vielleicht ist das Ganze nur ein Witz, wenn einer einen Zettel hinterlässt und schreibt drauf: Freundliche Grüße von Garou Garou. Na, wissen Sie? Sie dürfen nicht glauben, dass dieser Operettenerfolg Dutilleux Zufall war und dass Herr Dutilleux rein zufällig in die Kreditbank hineinspaziert ist. Etwa, weil er dort vorbeiging und Lust bekam, sich die Tresorkeller einmal anzuschauen. Nein, auch der blaue Dreier war nicht die Ursache. Es verhielt sich vielmehr so, dass seine Begabung, durch die Wand zu gehen, wie jede andere geniale Eigenschaft, gebieterisch zur Entwicklung, ja zur Vollendung drängte. Als er gegen 10 Uhr abends an der Kreditbank vorbeiging, überstieg diese Anziehungskraft zum ersten Mal seine Standfestigkeit. Es war, als ob ein riesiger Magnet hinter der Außenmauer verborgen gewesen wäre. Der Sog riss ihn einfach hinein. Und drinnen, vor den großen, selbstsicheren Stahlschränken, ging es ihm nicht anders. Was aber die Briefmarke anging, so nahm er sie weniger darum, weil sie ihm fehlte. Sie fehlte ihm übrigens, sondern er nahm sie aus Eitelkeit. Ohne irgendein Corpus Delicti mitzunehmen, hätte er mit seinem seltsamen Besuch weder Aufsehen erregen, noch sich selbst den düsteren Glanz des Geheimnisses verschaffen können. Sie werden ahnen, dass es das nächste Mal in den Räumen des Postcheckamtes schon nicht mehr bei solcher Enthaltsamkeit blieb. Würden Sie vor Stapeln gebündelter Banknoten, die man nehmen kann, ohne je entdeckt zu werden, mit leeren Taschen und reinem Gewissen wieder umkehren? Ich auch nicht. Jedenfalls Dutilleux versorgte sich nach einigen Zögern mit rund 1 Million Franc. Er hätte sich gewiss nie mehr aus des Teufels Krallen befreien können, wäre er auf dem Heimweg nicht einfach aus besagten Krallen herausgefallen. Er wurde nämlich in der Rue Vercingétorix zwischen 2 Pappelbäumen von einem armen alten Mann angesprochen. Familienvater, bittet um eine kleine Gabe. Armer Familienvater, bittet um eine kleine Gabe. Armer Familienvater, bittet um eine kleine Gabe. Wie viel wollen Sie denn haben? Ganz, was Sie geben wollen, mein Herr. Ganz, was Sie geben wollen. Nun ja, das hängt davon ab, wie schlecht es Ihnen geht. Habe nur eine Lunge, mein Herr. Leide an Epilepsie, mein Herr. Und an doppelseitigem Magengeschwür. Bedauerlich, in der Tat, höchst bedauerlich. Haben Sie denn niemand, der für Sie sorgt? Och, die Frau ist gelähmt, mein Herr. 7 Kinder, mein Herr, und alle tuberkulös. So, das macht die Angelegenheit allerdings sehr dringlich. Wo wohnen Sie denn? Wir liegen auf der Straße, mein Herr. Kein Dach über dem Kopf, nur eine Brücke. Das berechtigt mich, eine größere Summe abzuführen. Und Ihre Eltern? Ich darf wohl annehmen, dass es auch Ihren Eltern schlecht geht. Och, mein Herr, 82 ist die Mutter. 82 Jahre und muss von Abfällen leben. Der Vater in der Anstalt, Säuferanstalt, mein Herr. Der Bruder arbeitslos und die Schwester hat Terpentin getrunken, gerade letzten Dienstag eine halbe Flasche. Jetzt liegt sie auf den Tod. Und die Tante, mein Danke, Herr. Danke, die Tante brauchen wir nicht mehr. Das Soll ist ohnehin erfüllt. Zufällig sehe ich mich in der Lage, Ihnen zu helfen. Sie haben Glück. Oder vielmehr, vielleicht habe ich Glück, wie man es ansieht. Nehmen Sie das Geld. Hier und hier. Ja, und hier. Ja, aber das ist ja... Besten Dank, mein Herr. Allerbesten Dank. Ich brauche keinen Dank. Ich brauche eine Quittung. Fürs Finanzamt, ich verstehe. Sehr richtig, für das Finanzamt. Also, Quittung, Franc, 750.000 für unübertreffliches Elend erhalten zu haben, bestätigt, Paris, den wievielten haben wir heute? 28. Den 28. So? Wollen Sie bitte hier unterschreiben? Ja, gewiss doch, mein Herr. Gewiss doch. Ich, François Perrock. Allerbesten Dank, mein Herr. Und alles Gute. Nichts zu danken. Armer Familienvater, bittet um eine kleine Gabe. Armer Familienvater, bittet um eine kleine Gabe. Armer Familienvater, bittet um eine kleine Gabe. Herr Dutilleux war von Herzen froh, dass ihm das Schicksal den Bettler in den Weg geschickt hatte. Er sah in dieser Begegnung einen Hinweis des Himmels, wie sich in diesem Fall und ähnlichen Fällen ein Verbrechen in ein Verdienst verwandeln ließe. Durch eine genau kalkulierte 75-prozentige Abgabe an Bedürftige und Benachteiligte aller Art konnte er seiner Meinung nach gewissermaßen zu einem gut bezahlten Angestellten der ausgleichenden Gerechtigkeit werden. Wie erfreulich! Und jetzt hatte er nicht nur ein moralisches Alibi, sondern sogar eine ethische Mission. Sie werden sich leicht vorstellen können, dass er unter diesen Umständen seinem Genie die Zügel schießen ließ. Mit anderen Worten, in weniger als 14 Tagen war Paris ein wahrer Hexenkessel und die Hexe, die ihn rührte, hieß Garou Garou. Tatsachenbericht. Ich war Garou Garous erste Liebe. Figaro, Figaro, Figaro heute neu. Parisoir, Parisoir. Ich war Garou Garous erste Liebe. Figaro. Der Werbefunk. Sie hören jetzt die Abendsendung des Werbefunks. Bei meinen Einbrüchen rauche ich stets die gute Fantax-Zigarette. Garou, Garou. Und wohin gehen wir heute Nacht? Natürlich in den Existenzialistenkeller. Quand du me donnes, singt den neuesten Schlager Garou, Garou. Kein Safe auf der Welt hält ihr Stand, kein Schloss, keine Tür, keine Wand. Alles bezwingst nur du, Garou. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Die Bevölkerung wird gebeten, alle sachdienlichen Beobachtungen, die Affäre Garou-Garou betreffend, wegen Überlastung des Polizeipräsidiums, nur noch den örtlichen Polizeirevieren zu melden. Ich wiederhole. Die Bevölkerung wird gebeten... Ein prima Witz. Aber kennt ihr schon den allerneuesten? Nein. Also Garou-Garou ist gestorben und steht vor dem Himmelstor. Ja. Naja, er hat natürlich die Pariser und die ganze Welt ausgezeichnet unterhalten. Aber denkt er sich, so ganz genügt es doch nicht für den Himmel. Er klopft also zaghaft an das dicke, schwere Himmelstor. Der Petrus macht auf und schüttelt den Kopf und sagt, warum du anklopfst, Garou-Garou, verstehe ich nicht. Du wärst doch auch so reingekommen. Sie hören Nachrichten. Heute Nachmittag um 17.30 Uhr stellte Innenminister Albert Dubarry dem Ministerpräsidenten sein Amt zur Verfügung. Er begründete seinen Rücktritt mit dem Misstrauensantrag der Nationalversammlung während der Debatte über die Affäre Garou-Garou. Die Tatsache, dass der Innenminister demissionierte, zeigt Ihnen wohl am deutlichsten, in welchem Grade Herr Dutilleux das Lebensgefüge der Metropolia des ganzen Landes erschüttert hatte. Seine Unternehmungen, sowohl die schon durchgeführten als auch die befürchteten oder erhofften, erzeugten ein Fieber der Erregung, das bei den einen als rauschartige Amüsiertheit und gierige Spannung, bei den anderen als revolutionärer Drang und bei Dritten als Weltangst und Gespensterwahn auftrat. Familienmitglieder, wenn sie von Garou-Garou sprachen, zerfielen in Für und Wider. Bankiers, wenn sie seinen Namen hörten, ließen die Zigarrenasche auf den Teppich fallen. Polizisten verhafteten Kolonnen von Unschuldigen. Säuglinge lallten als erstes Wort Garou-Garou. Greise starben mit diesen Silben auf den Lippen. So überwältigend, aber so einzigartig auch immer diese Wirkung war, Garou-Garou hatte sie hervorgebracht und nicht Dutilleux. Jean-Maurice Dutilleux hätte ein Heros an Selbstverleugnung sein müssen, um nicht in diesen gigantischen, strahlenden Rahmen eines anonymen Ruhmes seine Fotografie zu stecken. Da er aber durchaus nichts Heroisches an sich hatte, erlag er dieser Versuchung sehr bald. Und zwar, als er wie gewöhnlich am Donnerstagabend mit einigen Kollegen in einem Weinlokal der Rue de la Paix zusammensaß. Der Garou-Garou-Taumel hatte vor diesem Lokal nicht Halt gemacht. Die Gäste, die Kellner, die Küchenmädchen, alle redeten von nichts anderem als von Garou-Garou. Und eben intoniert die Kapelle den neuesten Garou-Garou-Schlager. Wer knackt die Banken? Garou-Garou. Wer sprengt die Schranken? Garou-Garou. Wer bricht die Schlösser? Wird immer besser. Lässt sich nicht fassen. Wer nervt die Kassen? Das ist nur du, Garou-Garou. Das geht nicht, ich habe 540 Millionen Francs. Und ich seine Chancen bei den Frauen. Ach, die Weiber machen es ihm ja leicht. Hunderte von Heiratsanträgen liegen schon auf den Redaktionen. Ja, aber das Tollste, der Verkauf von Luxusnachthemden ist nachweislich um 150% gestiegen. Ja, jede hofft, dass er nachts bei ihr einbricht. Toller Bursche, dieser Garou-Garou. Was heißt hier toller Bursche? Ein Genie. Habe ich nicht recht, Dutilleux? Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Seit Napoleon hat Frankreich keinen größeren Mann hervorgebracht. Und Sie wollen ihn totschweigen wie einen kleinen Fassadenkletterer? Lieber Herr Kollege, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich. Gerade über Ihren Beifall freue ich mich ganz außerordentlich. Aber übertreiben Sie nicht doch ein wenig? Also, eines lässt sich nicht bestreiten. Dieser Garou-Garou leitet ein ganz neues Kapitel in der Geschichte der Kriminalistik ein. Woher wissen Sie denn, dass dieser Mann kriminell ist? Das heißt, er verschenkt das ganze Geld an die Armen. Tja, wenn man nur etwas Genaues wüsste. Ich könnte Ihnen darüber Auskunft geben. So, sind Sie aber neugierig. Meine Herren, ich kann es Ihnen nicht länger verheimlichen. Gestatten Sie, Garou-Garou? Bin ich. Das ist der beste Witz, den ich im ganzen Leben gehört habe. Also, wenn ich mir das so vorstelle, unser guter Dutilleux, wie er da nachts in der Bank von Frankreich steht, ganz allein. Und sich seinen Zwicker putzt, damit er nicht aus Versehen nur das Kleingeld mitnimmt. Also wunderbar, wunderbar. Also darauf müssen wir trinken. Hoch unser Dutilleux! Hoch der Staatsfeind! Prost, unser kleiner Garou. Haben Sie jemals auch nur ein einziges unwahres Wort von mir gehört? Aber seien Sie doch nicht gleich so beleidigt. Wenn Sie morgen früh noch Garou Garou sind, bin ich Ministerpräsident von Frankreich. Hm? Herr Bref, Sie werden sich dieser Äußerung noch entsinnen. Morgen früh werden Sie mein Bild in den Zeitungen sehen. Ich empfehle mich, meine Herren. Bringen Sie mir morgen ein paar tausend Franksteine ins Büro. Ich werde Sie inzwischen fürs Kreuz der Ehrenlegion vorschlagen. Ja, gleich um die Ecke zur Rivière, der beste Juwelier von Paris. Bringen Sie mir einen Diamantring für mein Louise mit. Der und Garou. Wer liebt uns Frauen? Garou, Garou. Wer macht uns Grauen? Garou, Garou. Wer stiehlt die Herzen mit seinen Schätzen? Wer öffnet Türen? Uns zu verführen, das bist nur du, Garou, Garou. Herr Dutilleux hätte sich denken können, dass er mit seinem Geständnis, Garou, Garou zu sein, bei seinen Kollegen nur Gelächter ernten würde. Zumindest hätte er nicht gekränkt sein dürfen. Er war es aber. Erstens in seiner Eitelkeit, weil man ihm den großen Abenteurer nicht zutraute. Zweitens, weil man dann seiner Versicherung, er sei es, keinen Glauben geschenkt hatte, also in seinem Ehrgefühl. Auf diese tiefe, doppelte Kränkung gab es für ihn nur eine Antwort, sich seine Identität mit Garou Garou amtlich bestätigen zu lassen. Das heißt, sich auf frischer Tat ertappen und verhaften zu lassen. Hatte ihn nicht gerade einer seiner Kollegen boshaft auf Rivière hingewiesen, den Juwelier der Juweliere gleich um die Ecke? Ich sage Ihnen, noch niemals lief ein Mann mit solcher Leidenschaft seiner Verhaftung entgegen wie Dutilleux. Er flog mehr, als er ging. Schwarz-weiß gekleidet wie immer, das Stöckchen in der Hand, glich er einem gejagten Pinguin. Vor dem Schaufenster von Rivière hielt er kurz an und sagte: Eine Auslage hat dieser Rivière. Damit kann nur ein Amerikaner fertig werden. Oder Garou Garou. Aber Wand ist da gewissermaßen keine. Nur Glas. Aber warum nicht auch einmal Glas? Vielleicht ein neuer Reiz, wer weiß. Probieren wir's. So. Jetzt lege ich die Hände an das Schaufenster. Ah, wie das klingt. An der Wand war es ja nicht. Nicht einmal ein Wändchen, Glas. Ah, anspruchsvoll bist du geworden, Dutilleux. Ich kann nicht umhin, das festzustellen. Ja, ja, der Appetit kommt mit dem Essen. Aber jetzt schnell telefonieren. Überfallkommando. 3, 3, 3, 3, 3. Hier, Überfallkommando. Verzeihen Sie, Herr Kommissar, dass ich Sie störe, aber hier spricht Garou Garou. Ihr müsst euch mal was Neues ausdenken, Kinder. Das ist schon der 131. Anruf heute. Herr Kommissar, meine Worte entsprechen der Wahrheit. Sie müssen mich verhaften. Gar nichts müssen, ihr Liebling, gar nichts. Laut Paragraph 342 sind Sie verpflichtet, jeder Anzeige nachzugehen. Andernfalls werde ich dem Polizeipräsidenten Bericht erstatten. Bitte sehr, guten Abend. Herr Kommissar, um Gottes Willen, hängen Sie sich ein. Sie wissen nicht, was Sie tun. Wer spricht denn da? Garou Garou, Jean-Maurice Dutilleux. Was? Wie? Sagen Sie mal, von wo rufen Sie denn an? Von Juwelier Rivière, Rue de la Paix. Ich bin ja eben eingebrochen und ich verlange, dass Sie mich verhaften. Einen Moment, legen Sie den Hörer auf, ich rufe zurück. Ja, bitte, die Nummer ist... Die schaue ich selber nach. Soll ich noch ein Armband nehmen? Hier bei Juwelier Rivière, Jean-Maurice Dutilleux am Apparat. Also doch. Was ist denn da eigentlich los? Herr Kommissar, verhaften Sie mich. Ich bitte Sie. Sie werden es nicht bereuen. Kinder, wenn ihr mich wieder reinlegt. Na gut, ich schicke mal jemand hin. Vielen Dank, Herr Kommissar. Vielen herzlichen Dank. Sie sind verhaftet. Gott sei Dank. Es war ein Kommissar des 2. Arrondissements, der die Verhaftung vornahm. Die Freude schimmerte durch seine strenge Miene wie Sonnenschein durch einen Rollladen. Auch Dutilleux freute sich. Seine Wohlgelauntheit stieg von Minute zu Minute. Er brauchte nur daran zu denken, dass die Kollegen, ja, dass ganz Paris am nächsten Morgen schon sein Bild in allen Zeitungen sehen würde. Und dann dieser herrliche Vorgeschmack von Gefängnismauern. Leider wurde Dutilleux zum Verhör zunächst ins Polizeipräsidium gebracht und erst nach 2 Tagen, als er seine Vorfreude schon kaum mehr ertragen konnte, in die Santé. Das ist das älteste und mauerstärkste Gefängnis von ganz Paris. Louis Veuclair, sozusagen der Chefaufseher persönlich, führte ihn in seine Zelle. Das hier dürfte wohl ein sehr altes Gebäude sein. Ja, sehr alt. Sicher sind die Mauern entsprechend stark. Das möchten Sie wohl wissen, wie stark. So beiläufig 3,50. 3,50, das ist ja einzigartig. Kann man wohl sagen. Offen gestanden, ich habe viel erwartet. Aber das hätte ich mir doch nicht träumen lassen. Das haben sich viele nicht träumen lassen. Und dann haben sie versucht, rauszukommen. Ja. Eine prachtvolle Aufgabe, das zu versuchen. Ich muss sagen, eine Wunde. Eine wahre Wunde. Probieren Sie es, Freundchen. Probieren Sie es. So mit einer Feile oder einem krummen Nagel. Das wird so eine Wonne werden. So, da sind wir. Zelle 215. Gesellschaft haben Sie auch. Guten Tag. Wenn ich die Herren bekannt machen darf, Herr von Legrange, Garou Garou. Welche Ehre und Freude, mit dem großen Garou Garou die Zelle teilen zu dürfen. Ich bin sicher, ich könnte Ihr Kompliment erwidern, doch leider... Oh, bitte, bitte, ich verstehe vollkommen, dass Sie mich nicht kennen. Ich war beruflich gezwungen, mir einige Pseudonyme zuzulegen. Dr. Philippe zum Beispiel? Nein. Léon Castagnol? Bedauere. Jean Rätre? Ah ja. Oh, ich erinnere mich. Die Rätre-Affäre. Sie erregte seinerzeit bei uns im Amt das größte Aufsehen. Dieser Rätre hat dann nicht 3 Parteien gleichzeitig um die Wahlgelder geprellt? Ganz richtig, das war ich. Ah. Kleiner Spaß, wissen Sie? Ich schenkte meiner Freundin ein Cabriolet und dachte mir, das sollen ruhig ein paar ehrgeizige Politiker bezahlen. Aber dann glückte mir ein Coup. Mit der Mikrotelus-Fliege habe ich 80 Millionen Francs verdient. Mit einer Fliege? Ja, ja, fantastisch, nicht wahr? Aber durchaus realisierbar. Passen Sie auf. Ich entdeckte, als Dr. Philipp natürlich, eine Fliege, die bei Baumwollstauden eine 100%ige Blütenbefruchtung garantiert und den Ernteertrag daher um mindestens 30% steigert. Ich trat an einen südamerikanischen Staat heran mit dem Plan, Mikrotelus philippus großzügig zu züchten. Naja, zur Einrichtung des Institutes und zum Ankauf der Prüffelder erhielt ich 80 Millionen. 80 Millionen? Voilà. Das ist ja außerordentlich. Noch ist ein Nichts verglichen mit Ihren Leistungen, Verehrtester. Ich gäbe einiges darum, von Ihnen zu lernen. Ach, Herr von Legrange, bei mir gibt es nichts zu lernen. Mein lieber Garou Garou, ich weiß, Berufsgeheimnisse verschenkt man nicht. Natürlich würde ich mir das etwas kosten lassen. Ich bedauere, aber das Geheimnis ist gewissermaßen unverkäuflich. Ah, ich begreife. Ja. Wer mit den Banken auf so vertrautem Fuße lebt wie Sie. Ein anderer Vorschlag. Wir tauschen aus. Trick gegen Trick. Na, wie wär's damit? Es ist mir wirklich peinlich, Herr von Lagrange. Aber ich muss wiederholen, dass mein Geheimnis weder zu erlernen noch zu verkaufen ist. Ich möchte auch betonen, dass ich nicht das geringste Talent zum Betrug habe. Ich gehe immer den geraden Weg. Den geraden Weg, ja, das ist gut. Ja, ja. Wenn ich Sie wäre, ich muss leider mich an die Krummen halten. Aber Hauptsache ist, man kommt zu seinem Ziel, nicht wahr? Hören Sie, wenn Sie schon keinen Wert auf meine Methoden legen, so könnte ich Ihnen doch vielleicht mit meinen Verbindungen dienen. Kapitalverlagerung, Rauschgiftbeschaffung, Adressen von schönen Frauen. Ach, wissen Sie... Nein? Oder vielleicht... Oh nein. So auch nicht. Naja, also... Dann Kontakte mit der Unterwelt, was Sie wünschen. Nein, danke, Herr von Lagrange. Bemühen Sie sich doch bitte nicht weiter. Nun, was nicht ist, kann auch werden. Wir haben ja noch lange Zeit, uns zu einigen. Das ist ein Irrtum. Mein Aufenthalt in diesem Hause ist durchaus freiwillig. Und ich habe die Absicht, ihn in Kürze zu beenden. Freiwillig? Das ist ja köstlich. Vielleicht gestatten Sie mir daran zu zweifeln, dass Sie ebenso freiwillig hier herauskommen, wie Sie angeblich hereingekommen sind. Wissen Sie, wie stark die Mauern hier sind? Doch, doch. Ich habe soeben vom Aufseher mit Befriedigung gehört, dass es die stärksten Mauern von ganz Frankreich sind. Abgesehen von denen in Brasefleury. Wie bitte? Kennen Sie nicht die Burgverliese von Brasefleury? Wo liegt diese Burg? Warum denn? Sammeln Sie Burgen? Das tun doch nur die Amerikaner. Ich sammle Mauern. Können Sie mir vielleicht sagen, um wie starke Mauern es sich in diesem Falle handelt? Wenn Sie Ihrerseits dann auch etwas kulant sein wollen? Vertrauen gegen Vertrauen. Gewiss, ich verstehe. Aber ich fürchte, Sie werden enttäuscht sein. Keine Angst, das überlassen Sie ruhig mir. Tja, die Mauern von Brasefleury. Brasefleury, wie das schon klingt. Tja, nur also 6 Meter mindestens. Das ist ja einzigartig. 6 Meter Mauer und noch gut erhalten. Tadellos. 6 Meter und unbezwungen seit Jahrhunderten. Das ist etwas für Garou-Garou. Sagen Sie mir, wo liegt diese Burg? Und zwischen uns geht es dann in Ordnung? Mein Ehrenwort. Also abgemacht. 18 Kilometer westlich von Besançon liegt L'Étal, zugleich Bahnstation. Von dort 2 gute Wegstunden nach Norden. Die Ruine liegt oberhalb eines Gehöftes. Fragen Sie nach dem Herrenhügel und sagen Sie, Sie seien ein Professor. So, jetzt sind Sie dran. Und Ihre Angaben sind wahrheitsgemäß. Ich meine, Sie versichern, sie nach bestem Wissen und Gewissen gegeben zu haben. Ehrenwort. Ich danke Ihnen. Nun, mein Geheimnis... Ich kann durch die Wand gehen. Durch die Wand können Sie gehen. Ist ja köstlich. Kann ich auch. Da, wo Türen sind und Fenster. Ich bedauere Ihnen, keine andere Auskunft geben zu können. Ich habe die Fähigkeit, durch die Wand zu gehen. Ach, und was haben unsere Kommissare dazu bemerkt? Sie haben gelacht, genau wie Sie. Dann meinte einer, das sei wohl symbolisch ausgedrückt. Das erste Mal, dass ich mit der Polizei der gleichen Meinung bin. Wissen Sie, was ich gesagt hätte? Das Gleiche, was ich jetzt zu Ihnen sage. Wenn Sie durch die Wand gehen können, dann bitte, gehen Sie doch. Herr von Lagrange, das werde ich auch sogleich tun. Sehen Sie, ein Kommissar denkt eben nie an das Nächstliegende. Bei Ihnen ist es etwas anderes. Schauen Sie nur zu. Ich lege jetzt meine Hände an die Mauer. Sehen Sie so. Ganz einfach so. Und wie hübsch das wieder klingt. Und nun auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen die Entdeckung einer Fliege, welche Eisengitter frisst. Ah, das hat wohl getan. Einfach wunderbar. Das sind eben Mauern. Kein so moderner Firlefanz. Jetzt noch Brasefleury und dann die Pyramiden. Musik. Tatsächlich fuhr Herr Dutilleux, nachdem er sich in einer Zweigstelle der Sparkasse etwas Geld und in einem Kaufhaus die nötige Ausstattung besorgt hatte, noch in derselben Nacht über die Jean nach Besançon und durchschritt am nächsten Nachmittag die Mauern in den Verliesen der Burg von Praz-Fleury. Können Sie sich vorstellen, dass ihm dieser Durchgang nicht nur Freude, nicht nur Wonne bereitete, sondern ihn, ich darf wohl sagen, in einen Rausch versetzte? Er wiederholte ihn einige Dutzende von Malen in den verschiedensten Richtungen, bis die Dämmerung den wollüstigen Gespensterpromenaden ein Ende setzte. Gleich nach seiner Rückkehr wurde er in Paris wieder verhaftet, spazierte natürlich wieder heraus, wurde noch einmal verhaftet, spazierte noch einmal heraus und so fort. Zum unbeschreiblichen Vergnügen der Pariser, bis er sich endlich entschloss, sein Äußeres zu verändern. Warum so spät, werden Sie sich fragen. Nun, aus einem einleuchtenden Grund. Er hielt sich mit einem gewissen, wenn auch etwas überspitzten Recht für keinen Verbrecher und sträubte sich infolgedessen so lange wie möglich, diesen Titel durch irgendeine Maskierung gleichsam zu rechtfertigen. Aber nach der 13. Verhaftung bzw. Selbstbefreiung erkannte er die Nutzlosigkeit seiner Haltung. Er versah sich in einem altertümlichen Herrenmodegeschäft mit einer Reisemütze, einer karierten Jacke und einer Knickerbockerhose, kaufte sich eine Scheckpfeife, rasierte sich das Bärtchen weg, ersetzte den Zwicker durch eine Sonnenbrille und wandelte nun im Kostüm eines Romanengländers und in der Tarnung eines Verbrechers unbehelligt durch die Stadt. Unbehelligt, aber wie Sie gleich hören werden, nicht unerkannt. Dutilleux, hallo, mein lieber Dutilleux. Ah, es freut mich, dass ich Sie endlich einmal wiedersehe. Oh, das will ein Irrtum sein, ich Sie nicht kennen. Was? Sie wollen mich nicht kennen? Eine Verwechslung, guten Tag. Och, mein lieber Freund, Sie können das Auge des Gesetzes täuschen, aber das Auge eines Malers nicht. Ich vergesse niemals ein Gesicht, das ich einmal gezeichnet habe. Ich kann nicht remember. Ach, damals waren Sie so hinreißend, schwarz-weiß, vor dem Rosa meines Ateliers. Ach, das ist wirklich ein Jammer. Der Hut weg, das Bärtchen weg, das Stöckchen weg. Die ganze Inspiration ist zum Teufel. Tja, Herr Girard, bedauerlicherweise zwingt mich die Polizei, als Engländer aufzutreten. Ja, die Welt will betrogen sein. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Dank der Nachfrage, beruflich ziemlich mäßig. Frankreich hat mir nichts mehr zu bieten. Seit Wochen träume ich von den Pyramiden. Ja, und warum reisen Sie denn nicht hin? Ich bin verliebt. Oh. Wollen Sie diese Mitteilung bitte vertraulich behandeln? Oh, so verliebt. Handelt es sich um eine Schönheit? Im Vertrauen gesagt, ein Blond, das Renoir entzückt hätte. Ach. Die Formen einer Empire-Vase. Sie verstehen, ein zierlicher Stand und ein fülliges Oberteil. Das Profil einer Madonna und ein süßer kleiner Leberfleck, dicht unter dem linken Grübchen. Moment mal. Ein Leberfleck unter dem linken Grübchen? Hat er vielleicht die Gestalt einer Erbse, die keimen will? Ausgezeichnet, Herr Girard. Wirklich ausgezeichnet. Wie wahr sieht doch ein Künstlerauge die Natur. Ja, dann ist es Amélie Salincourt. Sie kennen Fräulein Amélie? Ja, wie soll ich ein so schönes Mädchen mit einem so schweren Schicksal nicht kennen? Ein schweres Schicksal? Um Gottes Willen. Worunter leidet sie denn? Sie hat den eifersüchtigsten Mann der Welt. Wie? Zum Vater. Tag und Nacht überwacht er sie. Wenn er abends ausgeht, sperrt er sie in ihr Zimmer und sichert sämtliche Türen und Fensterläden mit Vorhängeschlössern. Er heißt allgemein der Festungskommandant. Hat sie Ihnen denn davon nichts erzählt? Ich muss gestehen, unsere Bekanntschaft ist erst wenige Stunden alt. Erst gestern Nachmittag hatte ich das Glück einer kurzen Unterredung. Im grünen Sonnenschein, beim Purpurdufte der Akazien, wie es so schön bei Aragon heißt. In einem Milchgeschäft, Herr Girard. Ja, wie war denn Amélie? Fräulein Amélie war, ich darf wohl sagen, bezaubernd. Ein kleiner Alabasterengel. Was? Und Sie haben den Engel angesprochen? Gewissermaßen. Ein Camembert fiel ihr aus der Tasche und rollte vor meine Füße. Ich nahm die Gelegenheit wahr und es kam ein Gespräch zustande. Donnerwetter. So viel Courage hätte ich der Amélie aber gar nicht zugetraut. Lieber Herr Girard, sie bebte derart vor Erregung, dass das Milchtöpfchen in ihrer Hand zitterte. Trotzdem kündigte ich ihr meinen Besuch für heute Abend an. Ja, und sie hat es nicht abgelehnt? Sie sagte, es sei ganz unmöglich. Aha. Um sogleich hinzuzusetzen, auf jeden Fall erst nach neun. Nun, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Diese Festung wartet nur darauf, von Garou Garou erobert zu werden. Bin ich erschrocken. Verzeihung, gnädiges Fräulein. Oh. Entschuldigung. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Oh. Bitte sehr. Ich hatte wirklich die Absicht, Sie zu erschrecken. Ich bedauere das ganz außerordentlich. Ja. Ja, wie sind Sie denn hier hereingekommen? Die Liebe findet immer einen Weg, wenn ich das sagen darf. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Papa hat doch alles abgesperrt. Die Türen, die Fenster, sogar im Schornstein ist ein Gitter. Ich habe das leider gar nicht bemerkt. Ich bin nämlich von einer ganz anderen Seite hereingekommen. Ja, aber wo denn? Wie denn? Ich fürchte, gnädiges Fräulein, Sie werden mir das sehr übel nehmen. Aber in dieser Situation, vielleicht verstehen Sie, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als... So sagen Sie es doch endlich, bitte. Durch die Wand. Durch die Wand. Ja, aber bitte nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke sehr. Ja, durch die Wand. Ich gebe zu, eine Unhöflichkeit, gewiss. Aber, wie ich schon vorher sagte, ich konnte es nicht ändern. Hören Sie, man kann doch nicht durch die Wand gehen. Man kann alles, wenn man liebt. Ach so, Sie sind nur ein Zauberer. Und ich hielt Sie für... Wofür? Für einen Einbrecher. Ist das schrecklich? Aber nein, ganz im Gegenteil, hervorragend. Eine Art Garou Garou. Ich bin es. Nein, oh Gott, nein. Da sagen Sie nur so. Gnädiges Fräulein, Garou Garou lügt nicht. Ach, bitte, bitte, dann nehmen Sie doch wieder Platz. Oh mein Gott, verzeihen Sie mir. Fräulein Amelie. Ach. Ich bete Sie sozusagen an. Seit ich Ihnen im Milchgeschäft begegnet und der Camembert vor meine Füße rollte, sehe ich nur noch Sie. Fräulein Amelie, Amelie, ich liebe Sie. Ah. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Wie? Nicht Garou Garou? Doch, doch, ich bin es. Aber ich werde aufhören, es zu sein. Ich schwöre es Ihnen. Weinen Sie doch nicht mehr, Amelie. Ich flehe Sie an. Nie habe ich gestohlen. Ich weiß es. Das weiß ich. Das haben Sie nie getan. Das haben auch die Zeitungen geschrieben. Oh, Engel, Sie glauben mir. Amelie, ich danke Ihnen. Ich verspreche Ihnen, wieder der zu sein, der ich ein Leben lang war. Ein rechtschaffener, solider Mann. Ein solider Mann? Ja, Amelie, ein solider Mann. Ein gewissenhafter, pünktlicher Beamter. Mit Pensionsberechtigung. Für Sie, ich wage es zu sagen, mit Ihnen zusammen, werde ich es schaffen. Wir werden heiraten, wir werden ein Häuschen im Grünen haben. Im Grünen? Einen Papagei und vielleicht einen kleinen Wagen. Nein, nein, nein! Amelie! Sie sind nicht Garou Garou? Ich schwöre Ihnen, ich bin es. Ach was! Garou Garou ist ein Held. Gnädiges Fräulein, darf ich fragen, wie Sie das meinen? Na ja, er lebt nur in Hotels. Er fährt einen großen amerikanischen Wagen. Und er hilft den Armen, wo er sie trifft, vor den Augen der Polizei. Und? Und? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er leitet eine geheime Organisation. Na und? Was noch, Amelie? Und... Er liebt dich, Amelie. Garou, Garou. Jean Maurice, wenn ich das in diesem Augenblick sagen darf. Jean Maurice. Ich hab nämlich... Ach nein. Doch, sag es, Amelie. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe unseren kleinen Angora-Kater Garou Garou genannt. Ach, du bist ein Engel. Aber dürfte dieser Umstand in Zukunft dich doch zu Verwechslungen führen? Wir werden ihn umtaufen, wenn du willst. Wir, welch herrliches Wort. Und welch herrliche Tatsache, unbestreitbar. Papa wird es sicher bestreiten. Amelie, wir sind verlobt. Dieser Kuss auf deine Stirne besiegelt es für alle Zukunft. Ach, auf die Stirne? Muss das so sein? Nein, ich dachte nur als Symbol. Und auf den Mund? Ist das kein Symbol? Wenn ich es mir so überlege, Amelie. Wenn das meine Freundin wüssten, verlobt mit Garou Garou. Kein Mensch wird es dir glauben. Weißt du, ich kann es selber noch nicht glauben. Küss mich noch einmal. Wenn ich darf, zur Stärkung des Glaubens. Es scheint mir, du zweifelst noch. Ja. Noch immer? Ja. Und auch jetzt noch? Meine Zweifel werden immer größer. Das kann nur heißen, dass ich meine Bemühungen verstärken muss. Jean-Maurice. Amelie. Jean-Maurice und Amelie, der Sieger über die Wende und die Gefangene der Wende, fielen sich in die Arme. Was sie sich dann sagten, mit Worten und ohne, weiß niemand und weiß doch jeder, denn es gehört zu dem immer anderen und auch ewig gleichen Text der Liebe, zu jenem kindischen und wunderbaren Hin und Her und Her und Hin, das die Menschen immer aufs Neue bezaubert. Bezaubert und, wie sie mir zugeben werden, anstrengt. Herr Dutilleul jedenfalls hatte, als er in der Morgendämmerung die Rue des Rossignols hinunterging, nicht nur Glück im Herzen, sondern auch Schmerzen im Kopf. Und da er sich in Sand zu Hause Tabletten zu haben, verbrachte er den Rest der Nacht und den Vormittag in seiner alten, polizeilich versiegelten Wohnung, die er wie üblich durch die Wand betrat. Dass Jean-Maurice und Amelie sich gleich wieder für den nächsten Abend verabredet hatten, wird sie sicher nicht erstaunen. Und ebenso wenig die Tatsache, dass Herr Dutilleul die Zeit bis zum Wiedersehen teils mit Blicken auf die Uhr, teils mit Zwitschern und Trällern zubrachte. Amelie, ich lieb nur sie. Amelie, ich lieb nur sie. Als es aber 8:45 war, als er vor der Villa Salincourt stand, als er seine Hände auf die Ostmauer legte, als er langsam in die Mauer hineinschritt, da geschah es. Was ist denn das? Das ist ja zum Donnerwetter. Ich kann ja nicht mehr weiter. Herr Dutilleul spürte, wie die Wand mehr und mehr Widerstand leistete. Es war, als ob er plötzlich durch Sand ging. Dann wurde der Sand dichter und zäher, sodass Herr Dutilleul verzweifelt mit Händen und Füßen ruderte wie ein Käfer im Grießbrei. Er konnte noch ein paar Mal die Zehen in den Schuhen bewegen und dann... Amelie! Dann war es zu Ende. Auch unsere Geschichte ist damit zu Ende. Ich will Ihnen nur noch erklären, warum Herr Dutilleux, als er auf dem Gipfel seines Erfolges angelangt war, als er Geld und Ruhm und ein bezauberndes Mädchen sein eigen nannte, in der Wand stecken blieb. Er hatte nämlich in seiner alten Wohnung statt einer Kopfwehtablette die zweite der beiden Tabletten erwischt, welche ihm Dr. Jacquard damals gegen sein Leiden verordnet hatte. Diese Tablette, vereint mit den Freuden und Strapazen des ersten Rendezvous, bewirkte, was beides zusammen bewirken sollte, die Heilung von der Fähigkeit, durch die Wand gehen zu können. Leider fand diese Heilung in dem Augenblick statt, in dem er zu seinem zweiten Rendezvous durch die Wand der Villa Salincourt gehen wollte. Auf diese Weise wurde Herr Dutilleux zugleich von seiner Krankheit und seinem Leben befreit.